Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag heute mit Ralf Füchs, dem Gründer des Zentrums für liberale Moderne und früher bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir befinden uns in der Karwoche, Herr Füchs. Es geht auf Ostern zu. Haben Sie schon ein paar Ostereier am Strauch hängen? Nee, selbst nicht, aber ich habe schon welche gesehen. Ja, ich habe auch schon welche gesehen. Die werden bemalt, sie werden auch gegessen. Und da ist es doch passend, nochmal drüber nachzudenken, wie das eigentlich mit den männlichen Küken ist. Die werden, wir wissen es, wir haben es immer wieder berichtet, in großer Zahl geschreddert. Es sind 45 Millionen Küken, die getötet werden in Deutschland im Jahr, weil sie untauglich sind für die Eierproduktion. Jetzt gibt es eine INSA-Umfrage, eine neue, und da haben sich die Befragten zu 80% für ein Verbot des Tötens männlicher Küken ausgesprochen. Würden Sie sich dafür auch aussprechen wollen, Herr Füchs? Ja, ich denke schon. Und ich finde die Zahl interessant, weil ich doch glaube, dass die große Mehrheit anfängt umzudenken, wenn deutlich wird, was hinter den Mauern dieser Ställe, dieser Hühnerfabriken passiert. Das kann man auch für die Schweineproduktion nehmen. Also wir blenden das in der Regel ja aus, wenn wir einkaufen im Supermarkt oder wo auch immer. Dann machen wir uns kein Bild davon, wie etwas hergestellt worden ist. Und wenn das durchdringt, also mit welchen Brutalitäten, mit auch welcher Grausamkeit diese Art von Billigproduktion verbunden ist, dann führt das doch zu einem Umdenken. Führt vielleicht zu einem Umdenken. Ich meine, es dringt ja durch. Wir kennen ja die Zahlen. Wir wissen auch, im Tierschutzgesetz steht, Tiere dürfen nicht getötet werden, wenn es keinen vernünftigen Grund dafür gibt, diesen Tieren Leiden oder Schmerzen zuzufügen. Ja, es findet ein Umdenken statt, sagen Sie. Ja? Das ist ja eine rein betriebswirtschaftliche Praxis. Ja? Also diese männlichen Küken haben keinen wirtschaftlichen Wert. Für die Erzeuger, weil sie eben weder Eier legen können, sind aber auch nicht als Masthähnchen geeignet, also werden sie getötet. Ja, sie werden auf ein Fließband gelegt und dann am Ende dieses Fließbands, wie auch immer, umgebracht. Und es gibt inzwischen ja aber neue Methoden, mit denen man Eier diagnostizieren und männliche und weibliche Küken voneinander unterscheiden kann, sodass die männlichen Küken erst gar nicht ausgebrütet werden. Dann kann man diese Eier selbst zu Tierfutter verwandeln, da gibt es noch kein Schmerzempfinden. Dieses winzigen Keimlings, der sich darin befindet. Und diese Eier gibt es auch tatsächlich schon auf dem Markt und sie sind auch nur mit vergleichsweise geringen Mehrkosten verbunden. 10 Cent mehr pro 6er Pack. Das ist doch eigentlich für fast alle erschwinglich und erfordert eben nur einen Moment von bewusster Entscheidung. Ja, von Nachlesen, was steht eigentlich auf der Packung drauf? Ja, die Deklaration ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Mhm. Welche Informationen bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher? Aber in der Umfrage, die ich erwähnt habe, INSA-Umfrage, haben tatsächlich auch 75% der Menschen gesagt, ja, wir sind bereit, einen höheren Preis pro Ei zu bezahlen, wenn auf das Kükentöten tatsächlich verzichtet wird. Ja, das ist ja genau meine Vermutung, dass wenn Menschen eine Vorstellung davon haben, was mit den Tieren passiert, sie auch bereit sind, wenigstens ein bisschen ihr Verhalten zu ändern. Wobei diese Kükenfrage ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Da gibt es natürlich noch weiterführende Gedanken dazu. Aber bleiben wir ganz kurz noch mal da. Sie sagen 10 Cent pro Eierschachtel, also pro sechser Schachtel. Aber man könnte auch wirklich sagen, pro Ei wären wir bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, wenn wir wüssten, die männlichen Küken würden nicht mehr. Wer ist das Wir? Ja, ja, also fangen wir bei uns an. Informierte, relativ gut ausgebildete und in der Regel auch gut verdienende Mittelschicht. Mhm. So die Frage. Ist ja mal ein Anfang. Also, aber ja, warum nicht? Ja, natürlich. Ja, Trends werden immer von Minderheiten angestoßen. Und würden Sie dann denken, andere, die jetzt, oder wenn man sehr rechnen muss, dass man dann sagt, naja, das nehme ich dann in Kauf? Ja, das bedeutet eben dann vielleicht ein oder zwei Eier in der Woche weniger zu essen. Man sollte sowieso nicht zu viele konsumieren. Mhm. Aber das ist noch in einer Größenordnung, in der ich das nicht als eine wirkliche soziale Frage empfinde. Mhm. Ja, wo wenn Sie dann auf Fleisch blicken, also auf die Haltung von Schweinen oder Rindern in den Ställen, dann würden Sie sagen, da geht es in Richtung soziale Frage? Ja, dann reden wir tatsächlich über deutliche Mehrkosten, die mit einer tierverträglichen Haltung verbunden sind. Und das bedeutet unter dem Strich tatsächlich für viele Leute weniger Fleischkonsum. Man muss allerdings sagen, im Interesse ihrer Gesundheit wäre das auch gut so. Aber wir müssen eben wissen, welchen Preis ein Produkt hat für die Tiere, die dabei verwendet werden. Es geht nicht nur um bloße Geldfrage, sondern eben auch um ein Stück von Tierethik. Ja, das moralische Bewusstsein, Empfindsamkeit. Und ich glaube, dass in der neuen Generation von Kindern und Jugendlichen das sehr viel stärker ausgeprägt ist.